Telekom Münzfernsprecher Cottbusser Damm 63 an Radio Apo-Re. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Champions, Big Show und Kane Aufkleber sowie etwas zusammengetretene Kotze. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse erhalten.